Keksi, 23 Jahre. In Wunsiedel ist auf jeden Fall over für mich. Edith, 28 Jahre. Letztes Wochenende. Grenzerfahrungen einer verlorenen Generation in Franken. Feature von Jonas Held. Freitags. Eine weitere Woche ist vorbei in der Kleinstadt im Grenzland. Die Aufteilung der Zeit in Arbeits- und Freizeit, Werktag und Wochenende ist eine Folge der Industrialisierung. Alle treiben ins Wochenende und sehnen sich nach Abwechslung und Erlebnis. Gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Regionen sind unser Ziel. Crystal ist im Vormarsch. Immer öfter und immer größere Mengen der Droge werden bei ihrem illegalen Weg von Crystal bei Ihnen zu Hause eingeschmeckt. Inzwischen sprechen Polizei und Zoll von der Droge. Es ist ein Problem, das sich im Wesentlichen auf den ostbayerischen Raum beschränkt. 900 Gramm Crystal, eine enorme Menge für die Art von Droge sichergestellt, Schmuggler verhaftet. Zum 250. Mal jährt sich Jean-Pauls Geburt. Und in diesem Zimmer erblickte er das Licht der Welt. Die Ermittler aus Deutschland arbeiten deshalb intensiv mit denen aus Tschechien zusammen. Auch bei der Operation Speedway 2 wurde gemeinsam agiert. Pulsierende Zentren und attraktive ländliche Räume, beide machen Bayern Lust. Ich bin gerne in dir geboren. Städtchen am langen, hohen Gebirge. Jean-Paul sagt, die Erinnerung ist das einzige Paradies, aus dem man nicht vertrieben werden kann. Marge, die eigentlich Margarete heißt, steht auf der Landstraße. Sie trampt. Die Landschaft ist voll schön. Und wir haben einen Badeweiher, der ist voll schön. Und zwar mag sie diesen Landstrich, das Grenzland. Und die Nähe zur Grenze ist halt schön. Und doch ist es für sie keine Heimat. Eingeengt fühlt sie sich von zu vielen Leuten. Ich wohne bloß Säufe. Deren politische Ansichten ihr zu weit nach rechts offen sind. Und rechtsoffene Spasten. Und da kann man nichts anderes machen, weil trinken und den Tisch helfen und Drogen nehmen. Marge trägt kurze Jeans und ein Top mit einem stilisierten Penis, das Emblem der Hardcore-Hip-Hop-Band K.I.Z. aus Berlin. Sie stellt sich kurz in den Schatten der Allee auf der Landstraße. Endlich nimmt sie einen Mann mit, den Marge aus der Wirtschaft im Ort kennt. Also vormachen. Viele Leute haben hier früher einmal am Fließband oder in Fabriken gearbeitet. Nach dem Ende der Industrieära und der Zonengrenzförderung sind die Fabriken und ihre Arbeiter weitergezogen. Kneipen und Sportvereine haben geschlossen, Väter ihre Familien verlassen und viele wissen nur so ungefähr, wie es weitergeht. 3,50 da in der Stunde nichts machen. Ja, mei. Da war mal Zeit zu schultern. Es geht hier viel um Löhne. Die Erdbeerpflücker und andere Hilfskräfte in der Landwirtschaft sind hier nicht gern gesehen. Die NPD behauptet, es gäbe ein EU-Fördergefälle zwischen Ostbayern und Tschechien. Sie möchte in diesem Gebiet einen Einfluss gewinnen. Asch in Tschechien. Ein Motocrossplatz hinter einer alten Fabrik. Wo früher Glas und Textilien hergestellt wurden, herrscht heute Leerstand. Dies und jenseits der Grenze. Erst hat der Kirchturm die Zeit gemessen, dann die Stechuhr am Fließband. Heute ist die Zeit relativ und frei und wird schnell zur Lethargie. Eine deutsche Familie vertreibt sich am Wochenende in Tschechien die Zeit. Die Leute schauen fern und da gibt es nur Überfälle, Krieg, lauter Stress, nichts Neues. Ich schaue kein Fern, weil da ist nur Stress. Gewalt, Blut, nichts, da ist nur Gehirnwäsche. Da baue ich lieber Hütten und Häuschen. Daran kann wenigstens jemand Freude haben. Fernsehen und Radio brauche ich nicht. Roman kann von seinem Ausguck, den er sich gerade baut, nach Deutschland schauen. Statt Fernsehen. Er besitzt nicht viel mehr als zwei alte Bücher mit zerfleddertem Leineneinband. Ich habe hier ein altes Heilkräuterbuch. ještě za komunistů. Aus der Kommunistenzeit, auf Tschechisch. To všechny léčivé rostliny. Morphine, Morphin, Codein, Ephedrin, alles. Auch Kaffee. Auch Kaffee. Ephedrin ist der Grundstoff für Crystal Meth, das mit ein paar anderen Ingredienzien selbst gekocht werden kann, was in dem Niemandsland zwischen Deutschland und dem neuen Europa geschieht. Der Großteil der Jugend in der Gegend hat mit der Droge Erfahrungen gemacht. Das Versprechen ist Beschleunigung, gesteigerte Leistungsfähigkeit bei wenig Schlafbedürfnis oder einfach Abwechslung von der Alltagsroutine. Hallo. Hallo. Ich wollte mir ein Piercing lassen. Wohin? In den Unterlippen. Super. Aber nicht durch die Lippen und nicht so weit unten, sondern direkt unter den Lippen, dass ich den Ring annehmen kann. Eine Ringbusterin. Ja. Marge kommt ursprünglich aus der Oberpfalz. Heute lebt sie zwischen Wunsiedel und Tirschenreuth. Im nahen Umkreis liegen gleich drei Sprachgrenzen, Sächsisch, Oberpfälzisch und Tschechisch. Mit oder ohne Kommunismusvergangenheit und auch die Mentalitäten unterscheiden sich enorm. Doch diese Fragen sind für die neue Generation nicht mehr wirklich wichtig. Man möchte vor allem endlich was erleben und überhaupt leben. Es gibt in der Umgebung überhaupt keine Firma, kein Unternehmen und keine Möglichkeit für Jugendliche, irgendwie richtige Arbeit zu finden. Deswegen meinen alle weg. Und ich will nach Berlin, weil man sich nicht so drum sorgen muss, was die anderen hinter seinem Rücken reden und so. Musst du dann ausweisen? Nein. Das ist ziemlich doof. Können wir wer anrufen? Ja, kannst meine Mutter anrufen. Das ist kein Problem. Ich dachte lieber auswandern in irgendeinen Busch oder so und mich komplett von der Gesellschaft abkapseln. Ich glaube, selbstgewählte Einsamkeit kann da ganz angenehm sein. So. Dann schaust du mal, ne? Achtung. Wissen, lust Augen zu, weil sonst was sind's. Dann ist es los. Das ist jetzt ziemlich lang. Mhm. Weil es kommt echt so was extrem urschwimmt. Ja. Okay. Super. Cool, danke. Roman beginnt mit einem Spaten in der Erde am Abhang zu graben. Eine Leiter führt zu seinem Unterstand. Er nagelt ein Tarnnetz fest. Vom Motocrossplatz aus ist er unsichtbar. Er zupft sein schwarzes Käppi zurecht und dreht noch eine Zigarette aus Tabakresten in einem kleinen Klarsichtbeutel. Früher hatte ich eine schöne Wohnung. Ich hatte eine Freundin und die hatte ein 3 Monate altes Baby. Ich habe mich ein Jahr lang darum gekümmert, Windeln gewechselt. Dann habe ich ein paar Kameraden mit nach Hause gebracht, damit sie nicht erfrieren, habe ihnen Essen gegeben. Und einer von den Kameraden ist dann mit meiner Freundin zusammengeblieben. Und ich bin jetzt ein Obdachloser. Yeah, yeah. Du kannst dann neben mir fahren vielleicht. Edith hat als Kind in der tschechischen Nachbarstadt gelebt und trifft sich heute mit Mike. Der hat hier in einem Lackiererunternehmen Arbeit gefunden und ist als einer der wenigen aus dem benachbarten Sachsen hierher gezogen. Bis zum 6. Lebensjahr war auch der Kommunismus noch und im Osten hatten sie ihn ja auch. Das verbindet mich total mit denen, weil wir, glaube ich, gleich aufgezogen worden sind, was einfach den Respekt und das Zwischenmenschliche angeht. Jetzt bin ich mal gespannt, was du mir da zeigen willst. Ja, und seit wann ist der Dialing dann geschlossen? Ich weiß immer noch nicht, was du mit dem Dialing meinst. Der Steinbruch? Steinbrüche gibt es hier viele. Kalkstein und sogar Marmor. Porzellan konnte man herstellen. Doch der Rausch nach dem weißen Gold ist längst vorbei. Da ist ja türkises Wasser drin. Und der? Wir fahren jetzt rechts. Und dann fahren wir vorne am... Dann müssen wir da lang fahren, wo ich gewohnt habe, oder wie? Mhm. Ob das mit dem Mike was wird, weiß Edith noch nicht. Ja, Sie kann sich nicht entscheiden. Ja. Denn das Entscheiden fällt ihr schwer. Man findet sie, glaube ich, nicht so oft, die große Liebe. Man findet sie nicht so oft. Ich glaube, nur alle 2-3 Jahre. Ich will mich mal unterhalten mit dir. Aber so alle 2-3 Jahre kommt sie dann, glaube ich, wieder. Aber man muss halt auch auf Achse sein. Du musst mehr zu deinen Aussagen stehen in Zukunft. Man muss halt auch dafür was machen. Ja, der Steinbruch ist es, der da. Ja, cool. das, was ich suche, das finde ich wahrscheinlich niemals oder so. Ich weiß es nicht. Während Edith und Mike in den Badenachmittag starten, ist Keksi auf dem Weg zum Tattoo-Shop, um Marge zu treffen. Wo geht's jetzt hin? Weiß ich noch nicht genau, wo es hingeht. Auf seinem mit Flammen lackierten Beachcruiser sieht Keksi aus wie der König der Stadt, wie er so den Berg runterrollt. Auf jeden Fall fällt er auf. Mit Cap, innenkarierter Bomberjacke und ratzekurzen Haaren. Also immer wegen Veränderung ist schon immer gut. Er ist ein Oi-Skinhead, englische Arbeiterjugend. Sein Körper und sein Gesicht sind übersät mit Piercings und Tattoos. Die sind hier auffällig weit verbreitet. Keksis nächstes Gestaltungsvorhaben auf seinem Körper ist ein gefallener Vogel mit dem Schriftzug Love is Suicide. Auch er war wegen einem Job aus der Oberpfalz hierher gezogen. Und Marge hat er gerade erst kennengelernt. Ich glaube, ich will nur solche, die was so entgegensetzen. Also, weiß nicht, die versteht meinen Humor, sag ich mal. Ich habe sie am Anfang auch anders eingeschätzt. Ganz anders, komplett anders. Und ziemlich aber auch so ganz antifa und politisch korrekt. Nicht dann das Menschliche dahinter, sondern du schaust einigermaßen so aus. Du bist rechts und ich bin antifa und ich sehe mich nicht als Rechten oder als Linken oder irgend sowas. Ich habe keinen Ausweis gehabt, der dafür echt gemurdelt, gell? Ja. Ob man wen anrufen können. Ja, aber der hat mir gesagt, er kann ja jetzt schon zuschauen, wer es ausspielt. Spielt's auch? Marge zeigt ihm stolz ihr neues Piercing. Schön. Voll, gell? Ich wollte dafür. Ich kann jetzt nicht mehr benutzen. Ich weiß schon. Scheiße. Oh, wenn's geht schon. Pelikan ist das überhaupt nicht weh. Ähnlich wie Edith ist auch Marge nur so halb zufrieden mit dem überschaubar gewordenen Männerpool. Schmeckt irgendwie komisch. Bier. Man muss halt immer sich mit irgendwas begnügen. Auch mit Freunden oder so. Ja, wenn man eigentlich nicht so hundertprozentig mag. Oder nicht so hundertprozentig ihre Meinung oder so versteht. Und ich will mich nicht mit irgendwas zufrieden geben, was mir eigentlich nicht gefällt. Ich will erst in meinem kurzen Leben das Bestmögliche essen wollen. Das ist Penis? Hm? Das war ein Penis. Ach so, ich dachte, ich kriege den. Ach so, den kannst du auch. Ja, was machen wir jetzt dann? Roger. Jetzt noch nicht, oder? Heute schön schlechen. Heute? Ja. Edith und Mike rollen erstmal einen Joint. Beginn der Routine, Wochenende. Und schön grün. Neben ihnen am Ufer rostet ein himmelblauer Bagger vor sich hin. Der Steinbruch wurde stillgelegt und ist vollgelaufen mit Grundwasser. Nachdem viele Porzellanfabriken in der Gegend geschlossen hatten, war die Nachfrage für Kalkstein und Marmor nicht mehr da. Ein Großteil der Industrie in Ostoberfranken ist nach Osten und nach Fernost weitergezogen. Tausching, Pier, ich hab Durst. Die Woche ist auch schon wieder. Gestern war ich Sonntag und Dienstag. Ja, auf jeden Fall könnten wir am Wochenende auch so einen Mischmasch machen irgendwie. Oder wir fahren halt im Osten. Schwimmen nachher mal rüber gleich zum Felsen. Mal wissen, was da geht. Da im Fisch. Karpfen haben sie rein. Wie heißt die Pflanze hier? Das ist keine Distel. Eine Distel, genau. Das sind auch die, die wo lila eine Blüten dann oben kriegen, gell? Ja. Ja. Weil auf Tschechisch heißt Brennnessel Gopšiva und Distel heißt nämlich, das weiß ich nämlich, aber jetzt weiß ich es nicht. Das wusste ich. Warte mal. Gopšiva, Bodlak. Bodlak heißt das Distel. Bodlak ist eigentlich auch ein cooles Wort. Bodlak. Er möchte ihren Arm berühren, aber sie dreht sich weg. Bis 3 Meter. Bodlak. Das sind coole Buchstaben. O. L. Roman hat eine Polizeijacke von seiner letzten Verhaftung mitgehen lassen. Er malt das Emblem auf dem Ärmel an, um nicht zu sehr aufzufallen. Die Vorbereitung für seinen abendlichen Streifzug, bei dem ihn sein Freund Juri begleitet. Nimm die Jacke. Roman schneidet das Emblem von seinem Ärmel doch ab mit der Schere. Der Knecht hier. Behalt die Schere. Als Als Roman und Juri im Wald verschwinden, springen Mike und Edith ins Wasser. Der Joint zeigt langsam seine Wirkung. Boah, ich hab Angst. Folg mir. Nein! Hier ist nix. Hier ist tief. Trotzdem, Mike. Wie schickt das? Hier ist schön tief. Hier ist nee, ich warte keinen Bock mehr. Ich muss woanders. Hier ist nur der weiße Hai. Edith hat sich auf einen Felsen gerettet, während Mike versucht, die Felswand hochzuklettern. Er will sie beeindrucken. Mike! Und der kann doch nicht mehr, oder? Heldenhaft eilt sie ihm zu Hilfe. Denn Edith ist eine Romantikerin, die nur nach der richtigen Liebe sucht. Hier ist bombastisch tief. Mike scheint es gut zu gehen. Ich will wieder zurück. Oh! Ich. Keine Ahnung. Pass mal auf, Frosch mal. Oh, hier geht's voll runter. Was ist das? Hör mal auf. Oh, großer Stein. Jetzt bleiben wir eine halbe Stunde hier. Ja. Wir müssen uns nicht voll kaputt schlagen. Wir müssen das ganz dahinter. Hier läuft ständig jemand rum. Jetzt geht's schon, Alter. Mädchen mit kurzen Röcken gehen hier spazieren und Autos mit deutschen Kennzeichen ziehen ihre Kreise. Hinter der Straßenlaterne sieht man uns am wenigsten. Mach, wir müssen sie tragen. Drei du, drei ich. Die sind schwer. Zu viele Leute. Das gibt Ärger. Roman und Juri reißen in großer Eile die Pfähle von den Bepflanzungen am Straßenrand ab. Los, wir laufen. Und hauen schnellstmöglich damit wieder in den Wald ab. Da hole ich mir lieber fertiges Holz, als dass ich das selbst sägen muss. Die Sonne ist schon untergegangen im Grenzland. Edith und Mike verbringen die Nacht am Steinbruch. Marge und Keksi haben schon beschlossen, sich ein wenig zu betrinken. Samstags? Samstag ist Hochtag am Wochenende. Man möchte sich berauschen, sucht nach Abenteuer. Wo einst der Reiter im Western immer weiter in neues Land vordrang, dient hier das unerlässliche Auto zu Streifzügen Richtung Osten. Dort locken legere Gesetzgebung und allerhand verbotene Versuchungen. Doch der Samstagmorgen ist noch ein Werktag. Alle Hoffnungen sind zerschlagen. Der Autowelt-Königstandort Wunsiedel wird geschlossen. 40 Mitarbeiter erhalten spätestens morgen. Wölfe. Das ist jetzt Thema. Fast unbemerkt sind sie aus Polen wieder nach Deutschland eingewandert. Also ich halte die Jugendarbeitslosigkeit eigentlich fast für das Gefährlichste. Und wenn die Wölfe noch feiern wollen, dann ist das Fichtelgebirge ihr Einfallstor. Jean-Paul sagt, mit einer Kindheit voll Liebe kann man ein halbes Leben hindurch die kalte Welt aushalten. Servus. Servus. Ja, sieht man sich einmal wieder, gell? Auch Keksi ist an diesem Samstagmorgen schon früh aufgestanden. Ein wenig verkatert kommt er bei seinem ehemaligen Lehrmeister in der Autolackiererei an und hat eine große Bitte. Was für dich hier? Ja, der Ding hat insolvent gemacht. Weißt du, der König hat mir auch schon genannt. Ja. Und jetzt ist er der alte Arbeit und ich weiß nicht, ob du vielleicht einen brauchst. Ja, Moment, das ist bei uns schlecht vor einem Jahr mal. Ich meine, ich habe es mal dann mitgebracht, ich meine, das weißt du ja eigentlich alles. Du brauchst dann noch die Telefonnummer an und nein. Wohnung ist gekündigt. Eine eigene Wohnung kann sich Keksi ohne Job nicht mehr leisten. Okay. Nein, Moment, ist ein wenig schwierig bei mir. Geduldig wartet Keksi das Telefonat ab. Servus. Er kann sehr höflich sein, wenn er will. Ja. Und er ist auch ein guter Handwerker. Ja. Im Moment ist schwierig. Was hast du alles gemacht? Tätigkeit vielleicht noch fast nicht ausschließen vorbereiten. Hast du direkt lackiert auch, oder? Ja, lackiert auch. Ja. Jetzt habe ich auch schon geschaut Richtung Rennspur und Zeich auch überall. Aber hast du nicht gesagt, du willst Meister drüber machen? Ja, bin ich auch im Überlegen. Ich meine, ich lasse mir es einmal da. Ja, kannst du mal dann kannst du mal noch. Du bist im Moment also verfügbar, sagen wir mal so. Ja. Auf jeden Alles Fall. Alles klar. Und sonst? Ja, passt schon. Ich möchte dann wahrscheinlich noch einmal unterwegs. Oder was heißt wahrscheinlich? Ja, gesoffen. Seit Keksi seinen Führerschein abgenommen wurde, sitzt er fest. Ja, blöd. Jetzt kann er zwar Autos lackieren, aber nur noch Fahrrad fahren. Ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Glück. Und ja, danke schön. Ja. Was soll sich was ergeben, dass er nicht dran geht oder was? Alles okay. Klar, gell? Also, danke. Ja, servus. Tschüss. Am Samstagmorgen arbeitet Roman weiter an seiner Hütte. Aus den Pfählen baut er sein Baumhaus. Der Giebel ragt schon 5 Meter hoch in den Himmel. Er hat eine große Bahn schwarzen Stoff gefunden, mit dem er das Gerüst verkleidet. Ich will hier nicht leben. Ich mache das nur für die Leute, die keinen Ort haben, an dem sie sein können. Also ich baue es auf und gehe dann wieder weiter in die Welt, um etwas Neues aufzubauen. Das bleibt hier. Und ich bin weiter in der Welt. Er hangelt sich das Gerüst hinauf, stützt sich dabei mit dem Kopf ab. Sein Körper ist ausgemergelt, aber athletisch. Seine Hände verhornt, er hat an beiden Daumen einen Bluterguss. Mein Vater, der Unternehmer, hat eine eigene Tischlerei. Alles wird aus Holz gemacht. Bänke, Treppen, Schränke, alles. Die Mutter ist in Rente. Ich habe zu keinem Kontakt. Ich habe keine Arbeit. Und ich verstehe mich nicht mit ihnen. Mit der Mutter schon. Und mit dem Vater habe ich nichts zu bereden, weil ich ihn gar nicht kenne. Da drüben sind Selb, Erkersreuth und Hof. In der Mitte der schmucken Altstadt stehen ein paar Häuser und Läden leer. Aber am Rand wird gebaut. Der Rasen wird hier regelmäßig gemäht, die Hecken sind gestutzt und in einem Vorgarten steht ein Hund aus Porzellan. Na ja, takové je život, no. Ja, so ist das Leben. Der steingewordene Traum vom Eigenheim, den sich auch die Mutter von Edith verwirklicht hat. Am Ende war ich froh, dass der Vater abgehauen ist, weil ich von da an alles selbst in die Hand nehmen konnte. Und ich habe gesagt, wir müssen es schaffen, wir drei. Edith ist nach wie vor mindestens einmal die Woche bei ihrer Mutter zu Besuch, weil sie beide sonst ein wenig einsam sind. Ich sage dir ganz ehrlich, Editha, es hat einige Jahre gedauert, bis ich sagen konnte, dass ich nicht mehr nach Tschechien zurück wollte. Warum seid ihr dann eigentlich nach Deutschland gegangen? Weil wir verrückt geworden sind. Die haben erst die Grenze aufgemacht im Osten. Und bei uns fing die Revolution auch an. Aber wir konnten aus Stolz nicht mehr zurück. Ach, es ging irgendwie nicht. Also sind wir in das Lager gefahren. Als wir hierher gekommen sind, waren wir bettelarm. Also wir waren nie bettelarm. Ab und zu haben der Vater und ich einen getrunken. Dann bin ich mit euch allein geblieben. Aber ich habe alles fest in die Hand genommen und habe gesagt, ab jetzt wird nur noch Deutsch gesprochen. Er wollte ständig saufen, Editha. Ja? Editha, wir haben so angefangen. Er fragte jeden Abend, sollen wir ein Fläschchen aufmachen? Nur hartes Zeug. Ah, hat es wohl gebraucht, um sich... Ja. Das weiß ich ja nicht mal, dass ihr so viel getrunken habt mit Vater. Keksi sitzt zu Hause auf seinem Leopardensofa. Sein Fahrrad hat er im Wohnzimmer neben seinem Billardtisch geparkt. In seiner Küche stehen viele Bierflaschen. Außer ein paar Hardcore-CDs, einem Fernseher, einem Buch über Rattenzucht und einem über Sexstellungen ist seine Wohnung eher karg. Übergangsstatus. Ja. Hä, hey, da warm. Ich verstehe dich fast nicht. Nein, ich muss Bewerbung schreiben. Doch, das musst du mal anschicken. Aber abend erst, später. Ja, schauen wir mal. Ja, keine Ahnung. Ja, genau. Ich lebe sehr viel für den Moment. Ich denke einfach, dass ich nicht weiß, wann mir etwas passieren kann. Auch innerhalb der nächsten 10 Minuten kann dir was passieren. Und ich will die letzten 10 Minuten meines Lebens nicht allein verbringen. Mich beachtet auch kein Kerl. Ich sitze den ganzen Tag auf dem Marktplatz und ihr sagt alle, ich sehe nicht schlecht aus, Edita. Ja. Kein Kerl beachtet mich. Deswegen sage ich, ich bleibe alleine. Wenn mich doch wenigstens einer anlächelte. Aber hier geht's doch auch darum, hier gibt's keine Party. Nix, nix, nix. Nix, wo man jemanden finden kann. Es geht hier einfach nicht. Editka, weißt du, wie viele Kerle es auf dem Marktplatz gibt? Es geht nix. Nix, nix. Deswegen hab ich gern die Leute aus meiner Szene. Edith hat nämlich noch einen anderen Mann kennengelernt. Deswegen bin ich immer mit ihnen. Ein Normalo, so ein Sesselpupser, der hat mir doch nichts zu sagen. Ich weiß, ich weiß. Ich brauche einfach jemanden aus meiner Szene. Ich sage dir, lass es so, wie es ist. Ja, und der andere wäre jetzt der Richtige, aber er will nicht. Ich sage dir, letztendlich kommst du mit dem Mike zusammen. Der andere war schon wieder da, Editka. Er saß hier. Ein angenehmer Knabe. Und er stört dich nicht? Ach, du bist brav. Der ist so angenehm, so lieb. Es geht halt darum, dass du mit dem sehr wahrscheinlich niemals Kohle haben wirst. Am Ende haben beide Frauen keine rechte Lust dazu, einsam zu sein. Roman nimmt Anlauf und klettert mit einem kleinen Salto auf die Mauer einer verlassenen Fabrik. Irgendjemand züchtet hier heimlich Cockerspaniel. Roman geht durch ein altes Tor ins Zwielicht und beginnt zu suchen. Die Fabrik ist voll mit Altkleidern. Er findet ein Kissen. Hallo, Family. Ja, ach du Scheiße. An der Außenwand hängt eine alte Industrielampe. Deren großen Glühbirne nimmt er mit zu seinem Platz. Mit einem Taschenmesser bricht Roman die Fassung der Glühbirne ab. Dann trennt er mit einem Nagel den Hals ab. Eine fein säuberliche Routine. Aus einem kleinen Plastikbeutelchen streut er ein weißes, kristallines Pulver in die Glühbirne. Über der Flamme des Feuerzeugs bringt er es zum Verdampfen. Crystal Meth. Er zieht es gierig in seine Lungen. Das ist gescheit, oder? Marge rasiert Keksi den Schädel. Für sein Love is Suicide Tattoo am Hinterkopf. Als Keksis Haare ganz verschwinden, zeigt sich ein Tattoo am Schädel, das er bereits hat. Skinhead steht da in Frakturschrift. Dann. Hä? Ja, lass uns mal essen. Keksi hat noch einen älteren Bruder, den in der Stadt jeder kennt und vor dessen Namen, Dixie, viele Respekt haben. Sie haben viel Zeit in ihrer Jugend am Stammtisch verbracht und hatten auch immer viele Prügeleien. Auch miteinander. Keksi hat gegen seinen Bruder aber meistens verloren. Hast du nie vor den Kopf lassen, oder? Doch. Aber nicht nur. Ja, das ist verloren hier. Eben, du hast keinen Rasierschein, der Rasierer ist ein Scheiß und du kritisierst. Ja. Keksis Mutter lebt, wie Marts Mutter auch, seit langem getrennt. Ja, stecke mal das Zeug aus. Die Mutter tätschelt ihm fürsorglich den Kopf. Sie sitzen zusammen auf dem Sofa. Eigentlich ist es schon cool, halt irgendwo. Aber eigentlich will ich hier Arbeit suchen, irgendwie weiß ich noch nicht genau, wo es hingeht. Auch welche Veränderung halt würde ich bei meiner Mutter vielleicht wieder einziehen, würde ich mir halt auch Geld sparen, wohnungsmäßig. Und ich könnte vielleicht meinen Führerschein wieder machen. Und jetzt auch, weil ich nicht mehr so viel trinke, dann versauft man wenigstens nicht alles. Oder halt nur mal schauen, wie arbeitsmäßig was hingeht. Größere Stadt wäre halt interessant. Die Mutter hat sich auch immer für ihre Söhne ins Zeug gelegt. Besonders, seit sie sich von ihrem Mann getrennt hat. Keksi war noch ganz klein damals. In der Textilindustrie arbeitet sie und sie arbeitet viel. Bis nach China reist sie zur Qualitätskontrolle. Keksi ist erst einmal geflogen. Ja, so viel Platz ist jetzt im Auto auch nicht drin. Wenn man den Fernseher noch hinten rein, den Kofferraum. Will nichts weiter. Und die zwei drinnen. So. Drum erst den Fernseher? Und drücke ich. Lässt du schon das Ding nehmen? Nein. Ja, meinst du, es geht? Nein, es geht nie. Ich komm sowieso. Das kommt ja nicht durch. Nee, das geht doch nicht. Nein, freilich geht das! Auch Edith hatte in ihrem Leben schon mit so manchen Drogen zu tun. Das will sie aber hinter sich lassen. Ferner hat sie sich heute entschieden, den Samstagabend ohne Mike unterwegs zu sein. Sie geht ihrer heimlichen Leidenschaft nach, mit dem Auto durch die Landschaft in die Nacht zu ziehen. Im Osten ist es halt so, dass man halt drüber fährt und da ist wie bei uns, es sind auch Dörfer und so, aber da geht halt was. Das kommt dann immer auf einmal so in mir und dann denke ich mir immer so, versuch das mal alles einfach schön zu sehen. Weil im Endeffekt kann dir keiner was und versuch einfach mal die Schönheit an dieser Welt zu sehen. Und dann fange ich immer alles nur das auf, was schön ist. Das andere interessiert mich gar nicht, was mich fasziniert. Roman hat irgendwo eine Porzellanstatue aufgetrieben. Eine Nachbildung von Michelangelos David in Florenz. Mit einem selbstgebauten Bogen schießt er jetzt Löcher hinein. Ein Freund fand ein schönes Mädchen. Nahm eine Hypothek auf. Hat ein Wirtshaus aufgemacht und kochte dort Drogen. Die Polizei hat es gestürmt. Er wollte alles vernichten. Also warf er es ins Feuer, es ist explodiert. Er hat sich verbrannt und endete in der Psychiatrie. Jetzt ist er Tabletten und ist wie ein Zombie. Das alles hier ist Droge. Er blättert in einem alten Kräuteratlas. Alles, was um uns herum ist, das alles kann uns helfen. Es kann uns aber auch vernichten. Es gibt hier überall Vitamine, Mineralien und es ist alles heilsam. Natur. Die Natur ist besser als Menschen. Sie schadet niemanden und die Menschen verwüsten alles. Wohin der Mensch auch kommt, da wird alles vernichtet. Es scheint fast, als wisse sich Roman in jeder misslichen Lage zu helfen. Er hat einen Weg gefunden und sein Leben an die Verhältnisse angepasst. Ich habe hier das Buch mit den Heilkräutern und ich behandle selber Erkältungen, Ekzeme. Vielen Menschen, die irgendein Problem haben, helfe ich. Wie ein Arzt. Aber ich bin kein Doktor. Und ich habe auch keine Universität besucht. Ich bin der Naturarzt. Wie ein Schamane. Edith ist in der tschechischen Nachbarstadt gelandet und hat auch schon zwei Kompagnons gefunden. Wo könnten wir jetzt hingehen? In die Finnische vielleicht. Ist dir nicht kalt? Nein. Hier ist es am schönsten. Das ist die schönste Bar. Vor allem am Wochenende. Ich weiß nicht, was der Mensch machen soll. Ich weiß es tatsächlich auch nicht. Tatsächlich nicht. Und hier geht es hauptsächlich auch um den Kick, ich heute sagte. Einfach, der Mensch kann rauchen, er kann Gras rauchen, er kann Bier trinken. Aber der Mensch hat auch in sich die eigene Droge, auch wenn er völlig in Ordnung ist. Und du liegst und schaust auf die Sonne und wie die Blätter runterfallen oder die Fliegen herumfliegen. Dann bist du dir bewusst, dass du eigentlich alles selbst produzierst. Aber der Mensch sucht und sucht und sucht und das ist wahrscheinlich die Liebe. Aber ich weiß nicht, ich weiß es wirklich nicht. Ich bin absolut durch. Durch. Ich habe das Gefühl, dass ich feiern möchte. Fährst du auf Partys? Ich fahre nach Osten. Ich lebe schon 22 Jahre in Deutschland. Ich feiere nicht im Westen. Ich fahre nur nach Osten. Edith ist inzwischen auf dem Weg zu ihrer nächsten Station. Sie fährt durch die Nacht auf der Autobahn Richtung Leipzig. Mit 15 wurde ich dann auf den Techno draufgebracht. Durch meinen Ex-Freund, mit dem war ich 8 Jahre lang zusammen. Und dann hat es alles kein Ende mehr genommen. Kein Ende und die Welten haben sich geöffnet. Und das wurde alles zu einem Karussell und eine riesengroße Leidenschaft. Immer wenn irgendwas nicht geklappt hat oder was weiß ich sonst was, habe ich Musik gehört. Und ich höre dann halt Techno und die macht aber wiederum gute Laune und Energie. Immer wieder da, weil das ist schön Wasser. Marge ist ohne Keksi auf eine kleine Party an einem Weiher gegangen. Hat das schon wieder anzünden oder was? Sie hat sich mit einem Freund verzogen. Der ist aus der Stadt zu Besuch und ist auch mal von einem ganz anderen Schlag als Keksi. Da unten ist echt scheiße, komm mal wieder home. Ja, werde ich wahrscheinlich wohl machen. Bei uns ist viel schöner. Ja, die Gegend nett und die Leute sind halt toller. Aber auch nur die, wo ich kenne, logischerweise. Ja, aber ohne euch ist voll langweilig da. Ja, schön, aber ich schieße gerade meinen ganzen Apfelsaft in meine Hand. Sie zieht eine kleine Ampulle aus der Tasche. GHB, ein Betäubungsmittel aus der Anästhesie oder eben aus Tschechien. Ist das jetzt in meine Flasche eingefallen? Psst. Muss jetzt auch? Mhm. Warum? Einfach so. Ich mach mir Bank. Ja, es ist nicht mehr drin, das ist Apfelsaft. All die Hoffnung und so ist jetzt bei mir da, ich gehe jetzt an den Uni weg. Ich denke halt, dass man in größere Städte halt immer die Möglichkeit hat, seine eigene Nische zu finden. Aber bei uns am Dorf, da ist das halt nicht möglich. Da ist irgendwie so, sie abzukapseln für die anderen. Ja, ich habe halt voll Angst, wenn ich jetzt wirklich irgendwie wegziehe oder so, dass dann die Menschen da trotzdem nicht anders sind. Und dass da trotzdem ich nicht das finde, was ich suche. Aber der Wolfi wohnt jetzt in Berlin oder was? No. Aber cool, er hat es geschafft, ole ole. Was hat er geschafft? Endlich weg zu sein. Von Bayern nach Berlin zu ziehen. Naja. Sehr voll die Traum. Große Kunst. Ich muss bloß meine Sachen zusammenräumen und Wolfi in hat dafür 4 Jahre gebraucht. Ja, es ist der Wolfi. Der Wolfi schafft ja gar nichts. Trotzdem, alles dann weggezogen. So traurig. Ja, kein Wunder. Schau ja. Okay, jetzt warten wir mal 10 Minuten. Wenn ich ein wenig glücklicher bin, dann können wir uns was Neues überlegen. Okay? Edith hat einen kleinen Club in Leipzig gefunden. Die Tanzfläche ist ein bisschen erhöht und Edith nutzt die Bühne. Das bunte Licht und die Stroboskope lassen ihre Augen glänzen. Nur leider ist nichts los und deshalb gibt es wenig Zuschauer. Man muss schon ab und zu mal kurz alleine sein, aber lieber immer alles teilen und eigentlich nichts alleine machen wollen. Immer zusammen zu sein. Wie so eine Elefantenhorde oder so. Vielleicht werde ich meine nächsten 2-3 Jahre nach Leipzig versetzen, wenn es nichts mit der großen Liebe wird in Wohnsiedlung und Umgebung. Alter, meine Optik verschiebt sich. Ich komme gar nicht mehr klar. Ich muss mal kurz 5 Minuten schwimmen. Plötzlich gibt Marge nach vorne weg. Ey, mir geht's gar nicht gut. Scherzchen, also mir geht's ja nicht voll gut. Alter, hier möchtest du mal kommen. Um sie herum ist es dunkel. Nur das Licht von ihrem Handy leuchtet ihr ins Gesicht mit ihren halbgeschlossenen Augen. Hörst du das? Sie schwankt noch kurz hin und her. Sie lehnt sich an ihn und dämmert langsam weg. Das ist jetzt Strom. Was ist denn? Hörst du das? Der verrückte Grillen, Alter, der wird auf abgehen. Hörst du das? Hörst du das? Ha? Hörst du das? Ha? Was? Nein. Der Ortskern strotzt am Sonntag vor Girlanden. Alle sind gekommen, sogar der Innenminister. Stolz präsentiert die Kleinstadt ihre Jugend, ihre Zukunft. Die Schulklassen ziehen von klein auf vorbei. Am Ende die Abiturienten dieses Sommers. Eines Unternehmens, das hier 13 Jahre lang für die Produktion des weltbekannten Arzberger Porzellans sorgte. Zahlen waren besonders berauschend im Vorfeld. Eine Abwanderungsrate von 10%, ein Geburtendefizit von 17%. Mit Schrott, mit alten Metallen jeder Art kann man derzeit richtig viel Geld verdienen. Die Weltmarktpreise sind dank des familienfreundliches Oberfranken sollen also nachahmenswerte Projekte gewürdigt werden, das zum einen. Zum anderen sollen sie auch als Beispiel... Was seitdem auch hierzulande alles gestohlen wird, das ist unglaublich. Da werden ganze Bahnschienen fachgerecht demontiert und weggeschleppt. Der Insolvenzverwalter bittet um Verständnis. Auf das Firmengelände dürfen wir nicht, aus Rücksicht auf die Mitarbeiter, für die heute der letzte... Jean-Paul sagt, Liebe ist ewig ein Schmerz. Entweder ein bitterer oder ein süßer. Immer eine Nacht. Freundschaft ist ein Tag, wo nichts untergeht, als einmal die Sonne. Und dann ist es schwarz. Roman macht sich sonntags immer auf zu den verlassenen Fabriken. Er überquert die Grenze und steigt in das Gebäude auf einem riesigen Gelände ein. Auf dem Speicher einer ehemaligen Arbeiterunterkunft findet er sein Werkzeug noch so vor, wie er es hinterlassen hat. Sonntags muss er sich noch keine Sorgen um die Wachleute machen und die Bauarbeiter, die hier unter der Woche das Gebäude entkernen. Geübt klettert er von einem Balken zum anderen und wickelt sorgfältig eine Rolle Kabel nach der anderen zusammen. Der ganze Boden ist übersät mit kleinen Henkeln für Teetassen, die einst hier hergestellt wurden und jetzt als Schutt hier geblieben sind. Auch eine alte Büroschreibmaschine steht herum, aus der jemand die Kupferkabel herausgerissen hat. Am Ende packt Roman alles in einen großen Wanderrucksack und zieht sein verstaubtes T-Shirt aus. Er setzt sein Cappy wieder auf. Er bleibt immer unauffällig. Dann macht er sich auf den Rückweg. Ja, das ist voll mit Schloss und so. Keksi und Marge sehen sich am Sonntag wieder. Weil sie keine Lust auf den Trubel in der Stadt haben, wollen sie zum Schwimmen gehen. Irgendwo links, aber wo? Wo ist hier denn? Da oder was? Stimmt, da war ja, da vorne ist ein Stein hin. Da vorne schaut es voll wild und büschig aus. Buschig. Der Steinbruch mit seinem tiefgrünen Wasser ist umgeben von steilen Klippen. Bäume wachsen beinahe quer aus der Felswand. Die pittoresken Steinbrüche bieten eine großartige Wochenendbeschäftigung, wenn man sich vom Kleinstadtleben entfernen möchte. Immer wenn Edith nicht so ganz weiter weiß, besucht sie ihren Freund Flo. Sie hat eine Telefonnummer aus der vergangenen Nacht und schreibt SMS. Den Mike kennt der Flo auch. Wird gesimst jetzt? Hm? Wird jetzt gesimst, oder was? Hm. Mike? Mhm. Ach, schon. Schade. Scheiß Kick. Alter, das ist so gut. Willst du mit dem Radl da einspringen? Ja. Marge will sehen, ob er sich den Sprung von der Klippe runter 10 Meter ins kalte Wasser traut. So weit springst du niemals. Mit einem gewagten Kopfsprung hechtet Keksi runter. Sogar noch mit Bierflasche in der Hand. Ich hab kein Bier mehr. Echt Bier? Triumphierend zieht er die Flasche unter Wasser hervor. Bringst du das her oder mal das holen? Auf dem See im Steinbruch treibt ein kleines, selbstgebautes Floß. Ich schwimme dich jetzt mal da hin, auf meiner letzten Tür von meinem Piratenschiff. Keksi muss Marge über den See chauffieren. Sie lässt sich mit Freude von ihm ziehen. Ja, ich bin Captain Jack Sparrow, Alter. Er ist verliebt in sie. Marge fragt sich nach einer Perspektive mit Keksi. Wie wird ein Leben mit ihm wohl aussehen? Das ist alles nicht so einfach und es ist immer alles kompliziert. Und aber ich hätte eher gedacht, ihr rafft euch auf und dann wirkt es nochmal wie so verliebt zusammen. Ja. Ne? Neu. Und dann noch sie sind bei einem kleinen Wohnwagen angekommen, so mit Euphorie habe ich immer der in einem ziemlich großen Teich auf Flo's Grundstück steht. Ja, weil ich wahrscheinlich nicht den Kopf dazu frei habe. Ja, aber er ja anscheinend auch nicht, so hat er mich hier aufgefunden. Wie bitte? Hier macht er immer seinen Urlaub, wie er es nennt. Er hat auch irgendwie gesagt, ach, mir geht das ganz langsam an. Ja, okay. Ne? Ganz langsam, ich habe da jetzt schon zu viel erlebt. Das langsam ist schon. Und alle holen sich immer ihren Kick. Alle. Das ist der Glückskick. Ja. Und? Also, Fehler, die wir machen, sind unsere besten Lehrmeister. Naja, das ist doch mal aufgelaufen, Maike. Das passt doch mal perfekt jetzt schon wieder. Eine Frau ist heute, der denkt mir ja mit. Keksi und Marge sind in der Mitte des Sees angekommen. Sie räkelt sich auf dem Floß, er strampelt im Wasser und sieht zu ihr auf. Ja, aber das ist ja typisch männlich irgendwo. Sag mir doch. Er hat die Hände gefaltet. So typisch ja, denk mal halt in Klischees. Macht ja Spaß. Das ist ja dann nicht so anstrengend. Na, Klischees sind scheiße, aber eine gewisse Wahrheit steckt dahinter, so immer. Auch an Witzen. Marge macht gerade den Zusammenleben-Zukunft-Test. Bisher schneidet Keksi nicht so berauschend ab. Ich streite mir das nicht mit dir. Aber vielleicht kann er sich ja noch ändern. Das ist das Gleiche, wie bloß weil ich werbe, ich bin Koch, ich dir gern was zum Essen mit Spaß und Freude. Mich freut's doch, wenn du kommst. Sie sieht das alles mehr als ein kleines Spiel und möchte ihn aus der Reserve locken. Nein, überhaupt nicht. Du bist voll sexistisch. Weil du Schwanz hast, kannst du nicht befehlen. Ich befehle doch überhaupt nichts. Dass du mein Bett machen. Das ist da mit zum Tun. Dass du mein Bett machen. Mach andere Sachen, würde ich frei. Zum Beispiel mein Auto lackieren. Ja, ich habe kein Auto und ich bin Führerschein. Es geht doch nicht um Auto. Was machst du denn dann? Das ist dir meine kleinen Geschenke gewonnen. Was zum Beispiel? Ja, habe ich dir Blume geschenkt? Weil wir voll besoffen haben. Ich hab gesagt, möchtest du gerne ein Blämmel haben? Old Blämmel, das war so hässlich das zweite. Und verrückt. Und ich habe gesagt, das zweite. Ja. Das Blumen sind hässlich. Hau einfach ab! Du wirst mal Stopp, Alter! Ja, aber ein schneller! Mit ihrer Überlegenheit kann er nicht umgehen. Er spuckt ihr Wasser ins Gesicht. Danke schön. Das wäre echt rutschig, Wasser. Jetzt kommt der Mike. Ja? Der Mike kommt jetzt. Auch am Wohnwagen ist die Stimmung eher angespannt, als das Geburtstagskind auftaucht. Servus, Mike. Alles Liebe. Ein kurzes Bussi und darauf ein kühles. Wie geht's? Mike schenkt dir bewusst keine Beachtung. Machen wir es mal auf, oder? Was? Glückskeks für dich? Was steht da drin? Mit ihrer raschen Auffassungsgabe sind sie anderen immer einen Schritt voraus. Sie lacht ihn aus. Das ist der Geburtstagsspruch. Was Edith auf den gestrigen Abend bezieht. Oh, aber das weiß Mike nicht. Mit ihrer raschen Auffassungsgabe. Bitte schön. Auf euch. Auf André dich. Kommt jetzt auch nochmal. André? Im Wald hinter der Grenze wird ein Feuer gemacht. Roman ist mit seinem Rucksack angekommen. Borek, als alter Hase, ist hier klar der Chef. Der Häuptling im Crystalwald. Machst du die Tablette? Hast du die Tablette? Nimm mir die. Gib mal eine. Auf dem Waldboden finden sich viele leere Paletten Ibuprofen und andere Schmerzmittel. Die isst man hier wie Süßigkeit. Diese Kinderschule. Nimm sie doch mal mit rüber. Auf seinem blanken Rücken breitet ein Adler seine Schwingen aus. Eine dieser einfarbigen Tätowierungen, wie man sie in Gefängnissen bekommt. Borik war Schmuggler, als die Grenze noch geschlossen war, und hat für diverse Auftraggeber gearbeitet. Wenn er auch etwas genommen hätte, hätte er keine Schmerzen. Gibt er nichts mehr rein. Auch sie lassen am Feuer einen Joint kreisen, zur Beruhigung. Sie werfen die Kabel ins Feuer und brennen den PVC-Mantel ab. Eine beißende schwarze Rauchsäule steigt in den Abendhimmel auf. Borik ist der Feuermeister. Er weiß, wie man das Plastik am gleichmäßigsten von dem Kupfer trennt. Mit Stöcken werden die Rollen geklopft, damit die Flammen sich schneller ausbreiten. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Dass du mal nicht erstickst, du Eichhörnchen. Jetzt reißt Borik mit seinen rußigen Händen die letzten Reste ab. Es bleibt glänzender Kupferdraht, der sorgfältig aufgewickelt wird. 10 Kilo im Rucksack. Ansonsten nimmt am nächsten Morgen der Schrotthändler, zu dem Borik die Tagesbeute bringt, das Kupfer nicht an. Lass ausbrennen. Schmeiß das alles hier hin. Ich glaube, da ist nichts mehr da. Gut. Gehen wir. Letztes Wochenende. Grenzerfahrungen einer verlorenen Generation in Franken. Feature von Jonas Held. Es sprachen Gerd Anthoff, Sabine Kastius, Benedikt Schregle, Irina Wanka, Mirai Czajlasz, Markus Terhast, Frank Mannhold und der Autor. Komposition Dimitri Grigorev und Silvius Sonvilla. Ton und Technik Ulrike Schwarz und Fabian Zweck. Regie Jonas Held. Regieassistenz Thibaut Roth. Eine Produktion der Feature-Abteilung des Bayerischen Rundfunks 2014. In unserem Programm warten diverse Ursendungen aus der Hörspiel- und Feature-Redaktion auf Sie. Am kommenden Montag um 0.05 Uhr präsentiert die 36. Ausgabe der Kurzstrecke wieder die kurze Form. Autorenproduktionen zwischen Feature, Hörspiel und Klangkunst. Hören Sie bis zu den Nachrichten einen kurzen Ausschnitt. Like a field of little seahorses. Ein Seepferdchenfeld. Baby Bracken. Seepferdchen auf Stängeln. Some more and Seepferdchen Stängelfeld. Feld, field. A tree, very, very old tree. The river's next to me. Field. And then field. The dog that keeps on barking. I felt. And then I felt some more baby bracken. And then the chickens. And lots more trees and a very, very, very old one that's got a big trunk and I think is hollow. And now lots of gorse, now nettles or brambles. Then lots of other bits of gorse and a few brambles.